Tasse abends da zu sitzen, allein in der Bude ohne klares Wissen darüber, was draußen abgeht und Leute erleben, yeah. Wenn Freunde sich sehen und Leute erzählen, wie ich es hasse, wenn niemand anruft oder sich meldet. Keine Sau sich für mich interessiert, es ist wie eine Zelle, bin drinnen gefangen und mir fehlt der Anschluss. Komm ein paar Mal raus und hole lang Luft. Genieße die Freiheit, ich liebe die Freiheit, yeah. Knüpfe Kontakte und genieße die Freizeit. Ich weiß, dass mir einige Jahre fehlen, stimmt. Kann auf nicht so viele Namen zählen wie die, die mit 14 schon gefickt haben, mit 14 getickt haben, sich mit Alk die Sicht nahmen. Ich will hier raus und fühle mich eingeschlossen. Meine Seele ist kalt und mein Wille wie Eis gebrochen. Ein Lichtstrahl strahlt über jedes einzelne Kapitel meines Lebens und ich zeige mich kein bisschen anders, wenn das Lohnende bezahlt wird und alles nur zu einer quälenden Wahl wird. Ein Lichtstrahl strahlt über jedes einzelne Kapitel meines Lebens und ich zeige mich kein bisschen anders, wenn das Lohnende bezahlt wird und alles andere zu einer quälenden Wahl wird. Ich red mit niemand drüber, warum sollte ich auch? Die Gesellschaft scheißt drauf, also sollte ich's auch. Geht schlecht, weil ich mittendrin steck. So eine Art Inzest zwischen Verstand und Sinn. Jetzt glaubt es niemand, weil mich alle für den halten, der beliebt ist und den anscheinend kein Weg spaltet. Es ist nicht so, nein. Und ich gebe es zu, mir geht es nicht gut, aber warum soll ich stetig so tun? Wo liegt der Fehler? Steh ich mir selber im Weg? Nein, höchstens meine Welt, in der ich lebe. Ich will auf Tour gehen, also Dinge erleben. Dinge verstehen und über Dinge erzählen. Stimmt. Ich bin Einzelgänger und gewohnt alleine zu sein, alleine zu fallen und trotzdem noch zu scheinen. Wow. Ich will heraus und für mich eingeschlossen. Meine Seele ist kalt und mein Wille wie Eis gebrochen. Ein Lichtstrahl strahlt über jedes einzelne Kapitel meines Lebens und ich zeige mich kein bisschen anders, wenn das Lohnende bezahlt wird und alles andere zu einer quälenden Wahl wird. Ein Lichtstrahl strahlt über jedes einzelne Kapitel meines Lebens und ich zeige mich kein bisschen anders, wenn das Lohnende bezahlt wird und alles andere zu einer quälenden Wahl wird. Ich will reden, doch mit wem und wo? Ich will Rückhalt, doch bei wem und wo? Ich will einfach nur dabei sein und mein Maul halten. Aha. Die Zeit genießen und das möglichst lang aushalten. Tja, was für dich vielleicht ein normales Treffen ist, ist für mich ein Fortschritt und ich verbessere mich. Mir ist es egal, wenn du dir nicht vorstellen kannst, was ich hiermit sagen will, da ich's mir vorstellen kann. Kurz telefonieren und die Lage besprechen, ein bisschen lästern und die nächsten Tage vernetzen. Mit Mädels oder Jungs eine kleine Gemeinschaft bilden, ins Kino, in die Disco oder im Freibad chillen. Mit der Zeit wurde mir klar, dass etwas gefehlt hat. Ich schwör's dir, ich bügel hinaus den Fehler. Ich bin frei und fühl mich besser denn je. Ich bin gut gelaunt, mir könnte es besser nicht gehen. Ein Lichtstrahl strahlt über jedes einzelne Kapitel meines Lebens und ich zeige mich ein bisschen anders, wenn jeder Schritt bezahlt wird und absolut nichts zu einer quälenden Wahl wird. Ein Lichtstrahl strahlt über jedes einzelne Kapitel meines Lebens und ich zeige mich ein bisschen anders, wenn jeder Schritt bezahlt wird und absolut nichts zu einer quälenden Wahl wird.